obdachlose Kinder, ich bin Terror und Gewalt. Korrupte Beamte, das ist Feindlichkeit. Ein Bade fliegt ein Junkie, setzt den geilen Schuss. Für mich auseinander, liegt wann ist Schluss? Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Kassieren, fressen Kassenbrot, warten auf den Einsatz, sie schieren in den Tod. Deutschland ist ein Sturm, geleckt von Stadt Berlin. Wir sitzen an den vegetiert dahin. Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin. Wir wollen das jetzt ändern, wir nehmen das nicht hin. Es nimmt nichts an Korruption, sondern Attack an Berlin! Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin! Friedhofstadt, Friedhofstadt, Friedhofstadt Berlin!